This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can't you see the bloody rain? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can you see the bloody rain? Werden ganz allein, wir beginnen heute zu schreien. Ich nehme deine schöne Hand und geh mit dir zu dem Strand. Dort ist alles hell und schön, wir werden uns dort wiedersehen. Ich weiß, dass du mich nie verlässt und ich habe weggeschaut. This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can you see the bloody rain? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can you see the bloody rain? Wir werden immer lauter gehen und wir werden leise flehen, denn Gott steht heute vor uns und wir haben seine Gunst. Wir beten heute ein Gebet darauf, dass er uns anfleht. Aber wir haben keine Zeit, bald ist es nämlich soweit. This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can you see the bloody rain? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me it's full of pain. Can you see the bloody rain? Wir werden immer Kinder sein und wir lassen uns allein. Wir nehmen auch mal einen Arm und wir halten uns dann warm. Ich nehme heute ein klein Gewehr und ich mache es dir auch schwer. Schneide dir auch etwas ab, damit du spürst, wie ich es spür. This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me is full of pain. Can you see the bloody rain? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me is full of pain. Can you see the bloody rain? Wir machen heute ein kleines Fest und ich gebe dir den Rest. Ich hebe meine Waffe hoch und ich steche zu. Denn du wirst zurückbekommen, was du mir hast angetan. Heute lass ich mir nichts gefallen, ich werde mich rächen. This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? This pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? This is pain inside my heart. Do you want to feel my biggest part? Inside of me